Kapitel 2, Übung A31. Hören Sie das Gespräch zweimal. Entscheiden Sie während des Hörens oder danach, welche Aussagen richtig oder falsch sind. In unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Ärger im Urlaub. Ich darf dazu im Studio ganz herzlich Helge Schreiner begrüßen. Herr Schreiner ist Rechtsanwalt und hat sich auf das Thema Reiserecht spezialisiert. Herr Schreiner, beginnen wir mal noch nicht mit konkreten rechtlichen Fragen, sondern erstmal mit einer Beobachtung. Wenn man im Internet bei den gängigen Suchmaschinen die Wörter Reise oder Urlaub kombiniert mit den Wörtern Ärger oder Beschwerde, stößt man auf eine Fülle von Seiten, in denen sich Reisende über schlechte Erfahrungen und schlimme Zustände an Urlaubsorten beklagen. Wie es scheint, schreiben sich immer mehr Menschen nach einer Reise ihren Ärger von der Seele und teilen diese Erfahrungen anderen im Internet mit. Ja, psychologisch gesehen kann diese Art der Bewältigung von Ärger sehr hilfreich sein. Sind Ihnen solche Internetseiten bekannt? Natürlich. Auch wir Juristen nutzen diese Seiten, wenn wir zum Beispiel auf der Suche sind nach ähnlichen Erfahrungen, die unsere Mandanten gemacht haben. Einige Schilderungen drucke ich sogar aus und lege sie bei Gericht vor. So versuche ich zu beweisen, dass es sich bei meinen Mandanten nicht um Einzelfälle handelt. Allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle doch sehr klar sagen, bekommt keiner sein Geld zurück, wenn er seine Geschichte nur ins Internet stellt. Man muss sich schon direkt beim Reiseveranstalter beschweren oder einen Anwalt aufsuchen, wenn man Ansprüche geltend machen möchte. Wie reagieren Reisebüros und Reiseveranstalter auf diese Internetberichte? In der Regel gar nicht. Für die meisten Reiseveranstalter sind das unbewiesene Behauptungen von anonymen Internetnutzern. Mir ist ein Fall bekannt, in dem es in den Internetforen massive negative Darstellungen über einen bestimmten Urlaub gab. Daraufhin wollten einige, die die gleiche Reise schon gebucht hatten, von der Reise zurücktreten. Ist das möglich? Nein, das geht nicht. Das Einzige, was man in diesem Fall machen kann, ist dann einen Brief an die Reiseveranstalter schreiben und um Stellungnahme bitten. Herr Schreiner, wir haben noch ein paar andere Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorliegen. Die möchte ich Ihnen noch gern stellen. Eine Zuhörerin aus Düsseldorf hat eine Ferienwohnung am Telefon gemietet. Jetzt kann sie diese Reise aber nicht antreten. Muss sie bei einer Kündigung Stornokosten bezahlen? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man eine telefonische Bestellung einfach rückgängig machen kann. Auch ein mündlicher Vertrag, und das ist in diesem Fall ein am Telefon abgeschlossener Vertrag, gilt. Man sollte sich also ganz genau überlegen, was man am Telefon sagt. Bei einer Ferienwohnung muss man im Einzelfall überprüfen, ob es sich um Reiserecht oder Mietrecht handelt. In jedem Fall müssen aber bei einer Kündigung die Stornokosten gezahlt werden. Ein Zuhörer aus Köln hatte eine Flugreise gebucht. Das Flugzeug konnte aber nicht zum geplanten Zeitpunkt losfliegen, weil es noch repariert werden musste. Aus Angst vor einem Absturz ist unser Zuhörer dann nicht mitgeflogen. Kann er in diesem Fall seinen Reisepreis zurückverlangen? Das Flugzeug ist nach der Reparatur objektiv wieder in Ordnung und gilt als sicher. Darum wurde es ja repariert. Es kann natürlich vorkommen, dass ein Passagier sich trotz der Reparatur subjektiv nicht sicher fühlt, aber reiserechtlich zählt das subjektive Gefühl nicht. Eine Familie aus Dortmund hat zu einem Schnäppchenpreis ein 4-Sterne-Hotel gebucht. Vor Ort aber stellten unsere Zuhörer fest, dass die Mahlzeiten und der Service höchstens 2 Sterne verdienten. Kann die Familie wegen der Mängel einen Teil des Geldes zurückverlangen? Billig reisen und dennoch den höchsten Komfort genießen, das funktioniert nach meinen Erfahrungen oft nicht. Die Richter lassen sich von Hotelsternen nicht blenden, weil Hotelsterne nur Zeichen bestimmter Landes- oder Reiseveranstalterkategorien sind. Entscheidend sind der gezahlte Reisepreis und die bei der Buchung versprochenen Leistungen. Urlauber sollten grundsätzlich wissen, wer nicht viel zahlt, darf auch nicht viel erwarten. Und zum Schluss noch eine Frage. Wenn ein Urlauber mit seiner Klage gegen den Reiseveranstalter gewinnt, muss der Reiseveranstalter dann auch die Anwaltskosten bezahlen? Normalerweise muss der Verlierer zahlen. Aber beim Reiserecht gibt es meist keinen hundertprozentigen Sieger. Oft werden Quoten gebildet und der Urlauber erhält nur einen Teil der geforderten Summe zurück. Und entsprechend dieses Anteils werden dann auch die Kosten des Verfahrens, also auch die Anwaltskosten, aufgeteilt.